Abschnitt 33 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Lob der Tat für Friedrich Adler, Mai 1917. Jammern und um Hilfe schreien schafft nicht Heil noch Rat. Eins nur kann die Welt befreien, eines nur, die Tat. Arbeit, Sehnsucht lag vernichtet und die Menschheit schlief. Einer hat sich aufgerichtet, eh sein Volk ihn rief. Einer, den der Tod nicht schreckte, traute seiner Hand. Eines Mannes Ratschluss weckte Welt und Volk und Land. Dieser Starke wog nicht lange Leben und Geschick. Erst des Henkers hanfnem Strange beugt er sein Genick. Wenn ein Adler aus der Wolke er einst niederschwebt, wird er sehen, ob in dem Volke noch sein Beispiel lebt. Heilige Gelübde seien Früchte seiner Saat. Eins nur kann die Welt befreien, eines nur die Tat. Ende von Abschnitt 33.